bekommt. Dass man seine Frau massiert, hat er auch selber ausprobiert. Er fährt gerade im Stadtverkehr und geht auf jedes Open Meer. Absolute Unweite mit Zigaretten, wenn die Kinder schlafen, spielt er mit der Nette. Absolute Unweite mit Zigaretten, wenn die Kinder schlafen, ja, die Welt ist schön. Okay. Dieter muss jetzt gehen. Okay. Irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Ja, die Welt ist schön. Jo, hey. Dieter muss jetzt gehen. Okay. Irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Schon wieder lacht, ist immer wahnsinnig gut drauf und denkt voll positiv und glaubt, dass es da irgendjemand gibt, der irgendwo gerne hat und auch lieb, dass da im Himmel einer wohnt, für den zu leben es sich lohnt. Abends fängt der Hund bei denen mit Zigaretten, wenn die Kinder schlafen, spielt er mit der Nette. Abends fängt der Hund bei denen mit Zigaretten, wenn die Kinder schlafen, ja, die Welt ist schön. Dieter muss jetzt gehen, irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Ja, die Welt ist schön, hey. Dieter muss jetzt gehen, ah, nee. Irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Okay. Irgendwann werden wir ihn wiedersehen. Ja, die Welt ist schön. Okay.